zuallererst einmal herzlichen Dank an die DIG und das KUMA für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier zu euch und zu Ihnen zu sprechen. Wenn ich zu anderen Themen spreche, ist es notwendig, Bezüge zu tagesaktuellen Themen herzustellen, um irgendwie zu sagen, das Thema ist relevant, weil beim Thema Antisemitismus konnte ich mir und konnten sich das Kolleginnen im Feld in den letzten Jahren sparen, weil es leider bei jedem Vortrag, den ich irgendwo gehalten habe, erst kürzlich vorher irgendein entweder antisemitischer Skandal oder Anschläge gab. Ich wurde eingeladen, heute zum Verhältnis der AfD zum Antisemitismus zu sprechen, komme aber nicht umhin, erstmal auf die Entwicklung der letzten Tage zurückzukommen. Am 4. Oktober versucht ein Mann, in Damaskus geboren, mit einem Messer bewaffnet in die Synagoge, in die neue Synagoge in Berlin einzudringen. Er schreit Allahu Akbar und Fuck Israel und wird letztlich vom Sicherheitspersonal überwältigt. Er wird am darauffolgenden Morgen freigelassen, weil, wie die Generalstaatsanwaltschaft erklärt, kein dringender Tatverdacht einer Straftat, sondern nur ein Anfangsverdacht wegen Hausfriedensbruch besteht. Das heißt, ein vereitelter Anschlag auf das Leben von Juden und Jüdinnen in Deutschland in der Synagoge in der Bundeshauptstadt ist demnach ein Hausfriedensbruch. Das also ganz ohne Polemik, das ist der Stand der Dinge. Die Fantasie, sich auszumalen, was ein Mann, der Gott ist allmächtig und Fuck Israel mit einem Messer in einer Synagoge anrichten wollte, die Fantasie bringen vermutlich alle von Ihnen mit. Die Blutspur antisemitischer Gewalt von radikalisierten Muslimen in Europa ist in diesem Jahrtausend hat begonnen 2003 im November, als ein Mann in einem Pariser Vorort seinen jüdischen Nachbarn ermordet und nach der Tat schrie: Ich habe einen Juden ermordet, ich komme ins Paradies. Von dort ausgehend gab es unmittelbar antisemitisch motivierte Anschläge von radikalen Muslimen, wie die Ermordung von Ilan Halimi 2006, der von einer Gruppe ermordet wurde, die sich durchaus treffend selbst als die Barbarenbande bezeichnete. Über die Morde in Toulouse 2012, die Angriffe auf Charlie Hebdo und am Tag darauf auf den koscheren Supermarkt, den Anschlag auf die Synagoge in Kopenhagen, auf das jüdische Museum in Brüssel, die beide ebenfalls 2015 stattfanden. Neben diesen Anschlägen, die unmittelbar gegen Juden und jüdische Einrichtungen gerichtet waren, richtet sich der Terror auch gegen Ziele, die als jüdisch galten. Das Bataclan in Paris, in dem IS-Anhänger 2015 130 Menschen ermordeten, war bekannt für pro-israelische Veranstaltungen und hatte jahrzehntelang jüdische Eigentümer, die jahrelang Morddrohungen wegen der politischen Veranstaltungen im selbigen Etablissement erhalten haben. Im März 2016 dann, ich rufe das nochmal in Erinnerung, weil es ja teilweise schwierig ist, an die ganzen Anschläge sich auch zu erinnern, 2016 dann die Anschläge auf dem Flughafen in Brüssel. Mohamed Abrini, der die beiden Selbstmordattentäter begleitete, sagte vor Gericht aus, dass der ursprüngliche Plan gewesen wäre, die Bomben in den Abflugbereichen für Flüge nach Tel Aviv, die USA und nach Russland zu zünden. Da die USA und Russland zu dieser Zeit sich im Kampf gegen den IS befanden, scheint die Ermordung von Bürgern dieser beiden Länder aus Sicht der Terroristen noch irgendwo rational. Aber warum sollte die dritte Bombe eigentlich Bürger Israels treffen? Abrini musste gar nicht erst erklären, warum es Juden treffen sollte, genauso wenig wie die Täter von Toulouse und Paris sich bemüßigt fanden, überhaupt darauf einzugehen, warum sie Juden nach dem Leben trachten. Antisemitismus ist ihnen so sehr zur Natur geworden, dass sie das gar nicht mehr erklären mussten. Ich springe von diesen Anmerkungen nun zum Anschlag in Halle vor 4 Tagen. Ich habe am Tag des Attentats mit einigen Kolleginnen über den Anschlag gesprochen. Alle waren entsetzt, niemand aber war wirklich verwundert. Warum nicht? Ich will versuchen, das zu erklären. Das Bundeskriminalamt stellt im Zuge der Ermittlungen gegen Täter, die 2015-2016 Anschläge gegen Geflüchtete und Einrichtungen für Geflüchtete durchgeführt hatten, fest, dass viele von diesen bis dahin nicht polizeibekannt waren. Das BKA nennt sie emotionalisierte Einzeltäter, die keine ideologische Anbindung an rechte Strukturen haben, wie es in einem Bericht des BKA heißt. Teilweise werden die Täter deswegen auch als Lonely Wolf bezeichnet, also als Einzeltäter und Einzelgänger. Das sind sie aber nicht. Schon die Täter, die Anschläge auf Unterkünfte von Geflüchteten verübt haben, waren natürlich politisch motiviert. Dass sie offline nicht in rechte Strukturen eingebunden waren, also rechte Parteien, Kameradschaften oder ähnliches, sagt im Jahr 2019 mit Verlaub wirklich nicht besonders viel aus. Denn die Etablierung und Verallgemeinerung internetbasierter Kommunikation ist ja so neu nun nicht. Und auch die sozialen Medien, also eine spezifische Form der internetbasierten Kommunikation, ist mittlerweile seit in etwa 10 Jahren Standard. Und dann, das bedeutet dann eben auch, dass Menschen sich heute natürlich über das Internet und soziale Medien radikalisieren, wo denn auch sonst. Online haben die vermeintlichen Täter eine Community, mit der sie sich austauschen können. Dort werden Identitäten angeboten, mit denen sie sich identifizieren können, die gleichzeitig auch Feinde mitliefern. Und ich denke, wir tun gut daran, solche Online-Foren auch als persönliches Umfeld dieser Menschen zu begreifen. Und zwar nicht nur dieser Menschen, sondern im Allgemeinen, und nicht mehr so zu tun, als wäre das persönliche Umfeld von Menschen Mama, Papa, Freundeskreis. Sondern es ist natürlich in Zeiten der Online-Kommunikation, muss man das anders denken. Ab dem Zeitpunkt, in dem Menschen online aktiv werden, haben sie Online-Peers, die zu ihren Bezugspersonen werden. Niemand ist in sozialen Netzwerken allein und von einsamen Wölfen kann also wirklich keine Rede sein. Denn selbst wenn man sich den Attentäter von Halle anguckt, selbst im Moment der Tat hat der Wolf sein Rudel nicht verlassen, sondern selbst die Tat wurde online noch in Echtzeit kommentiert. Ich könnte nun noch lange über den Täter von Halle sprechen, ich will stattdessen einmal einen Punkt näher in den Blick nehmen, nämlich die Motivation. Es gibt Leute, die haben sich diese Bekennerschreiben angeguckt. Das gehört auch zu meinem Beruf, ich muss das leider auch machen. Man kann sich das aber leider sparen. Oder man kann sich das zum Glück auch sparen. Denn die Täter gibt nur das wieder, was in rechtsextremen Foren im Allgemeinen auch zu lesen ist. Verschwörungstheorien finden sich eben nicht nur im Internet und in der Gamer-Szene, sondern Verschwörungstheorien, auf die der Täter von Halle rekurriert, die findet man eben auch offline. Und dazu später noch mehr. Die Bestätigung seiner Weltsicht konnte sich der Täter eben nicht nur in der digitalen Welt suchen, sondern fand auch Bestätigung etwa in Reden von Bundestagsabgeordneten. Eines noch vorweg, also wenn ich irgendetwas nicht mitmache, dann ist es verschiedene Antisemitismen gegeneinander auszuspielen. Der Antisemitismus ist eine flexible Ideologie und er ist anschlussfähig, das klang schon vorher an diverse weltanschauliche Weltanschauung und Religionen. Und ich glaube, wir tun gut daran, anstatt immer wieder verschiedene Formen des Antisemitismus gegeneinander auszuspielen, erstmal zu gucken, was dann auch Bezugspunkte zueinander sind. Und ich glaube, das ist beim Islamismus und beim Rechtsextremismus der Fall und ich will das an einigen wenigen Punkten einmal ausweisen. Erstmal ist es so, dass beide Ideologien in diesen Ausprägungen, also rechtsextreme und islamistische Ideologie, nicht vom Himmel fallen, sondern beide Rückhalt finden. Einmal finden die Täter Rückhalt im Mehrheitsislam und im anderen Fall in der bundesdeutschen Gesellschaft. Es sind eben keine Lonely Wolves, sondern die radikalisieren sich in dem gesellschaftlichen Kontext. Beide Ideologien zeichnen sich aus durch einen extremen Hass auf Frauen, das wurde auch schon kurz angesprochen. Und in solchen Vorstellungen, also was dort zurückgewiesen wird, ist ja nicht irgendwie, das sind ja nicht die Gender Studies, sondern was zurückgewiesen wird und was als Feminismus identifiziert wird von solchen Leuten, ist überhaupt die Idee, dass Frauen für sich entscheiden. Und worauf man, glaube ich, durchaus auch mal hinweisen kann, ist, dass die Täter allesamt Männer sind. Ist ja auch nicht selbstverständlich, könnte auch anders sein. Wieso ist das eigentlich so? Beide Ideologien teilen zuletzt einen Antisemitismus und nicht einfach irgendwie einen, wie das teilweise auch bezeichnet wird, Antisemitismus ein Vorurteil. Ist es auch, es ist aber vieles mehr, es ist ein Weltbild, es ist ein Welterklärungsschema und in den Formen, in denen es hier eben auch auftritt, ist dieser Antisemitismus ganz offenkundig eliminatorisch. Und er ist so verallgemeinert, dass er nicht einmal mehr erklärt werden muss, das hatte ich schon gesagt. Dass der Jude hinter dem Feminismus steht, wie der Attentäter von Halle das gesagt hat, ist ja etwas, was man erstmal länger erklären muss, weil das immer völlig hanebüchen ist. Erst wenn man dann die Verschwörungstheorien sich länger anblickt und genauer anblickt, versteht man überhaupt, wieso der Mann so denkt und wieso das in seinem Weltbild irgendwie Sinn macht. Und nach dieser längeren Vorrede will ich nun notwendigerweise einen etwas holprigen Übergang zum eigentlichen Thema machen und über Antisemitismus in der AfD sprechen. Bezüge zu dem, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, werden dann später noch deutlich werden. Nachdem ich einige Jahre dazu arbeite und die Radikalisierung der AfD in Zeitlupe mitverfolgt habe, will ich die Konklusion an den Anfang stellen. Die AfD ist, wie ich meine, eine heute in weiten Teilen antisemitische Partei und ich will das im Folgenden begründen. Ich werde zuerst auf den völkischen und rechtsextremen Parteiflügel eingehen, zweitens auf die Geschichtspolitik, wie sie innerhalb der Partei forciert wird, wie sie sich wiederfindet in Landtagswahlprogrammen oder auch im Grundsatzprogramm. Und drittens werde ich auf Ansätze und Stimmen in der AfD eingehen, die sich positiv auf Israel und kritisch auf den Antisemitismus beziehen. Zuerst aber dem vorweg will ich nochmal einen Fall stellen, der vielleicht etwas langweilig klingt, weil mit Sicherheit Sie hier schon einiges darüber gelesen haben und mit Sicherheit auch das sehr nah verfolgen. Ich glaube, es gibt aber einen guten Grund, nochmal näher drauf zu blicken, und zwar ist das der Fall Gideon. Zuerst also zum Fall Gideon. Im Sommer 2016 spaltet sich die vom Bundesvorsitzenden der AfD geführte, von Jörg Meuthen geführte Fraktion im Streit über den Umgang mit dem Abgeordneten Wolfgang Gideon. Also erstmal ist es so, dass Meuthen gesagt hat, dass das ein Angriff auf die Partei wäre. Und er sprach davon, dass hier der politische Gegner der AfD also mit Hilfe einer, Zitat, Antisemitismuskeule der AfD schaden wolle. Nachdem Meuthen sich dann offenkundig ein Bild von Gideons Schriften gemacht hat, kam Meuthen zur Einschätzung, dass Gideons Schriften antisemitisch sind, und er machte seinen Verbleib in der AfD-Fraktion von einem Fraktionsausschluss Gideons abhängig. Das ging nach hinten los, weil die Fraktion ihm die Gefolgschaft verweigerte. Und so kam es dann zu dem, soweit ich weiß, in der Geschichte der Bundesrepublik einmaligen Vorgang, dass die Fraktion der AfD sich spaltete und die Hälfte der Abgeordneten einer Landtagsfraktion, nämlich 10 von 23, die Spaltung ihrer Fraktion bewusst in Kauf nahm, und zwar warum? Um einen Antisemiten in der Partei zu halten, in der Fraktion zu halten. Nach diversen kleinen Skandalen, einem langen Hin und Her, kam es im Oktober 2016 dann, Sie werden sich erinnern, zur Wiedervereinigung bei der AfD-Fraktionen, und es wäre eigentlich zu erwarten gewesen, dass die AfD diesen Anlass nutzt, um sich vom Antisemitismus zu distanzieren, denn das war ja ursprünglich der Grund für die Spaltung. Das ist das, was ich damals erwartet hatte, und da denke ich eben als der Politikwissenschaftler, der ich bin. Und ich dachte, naja, das ist ja ein Elfmeter. Das ist die Möglichkeit, jetzt Gideon auszuschließen und zu sagen, die AfD ist eine bürgerliche Partei, eine Partei der Mitte, Antisemitismus hat in dieser Partei keinen Platz. Stattdessen tat die Partei kund, dass die Spaltung, ich zitiere, in keiner Weise mit Antisemitismus in Verbindung zu bringen ist, Zitat Ende, sondern begründet war im, nochmal Zitat, Protest gegen eine gefühlte Einschränkung der Meinungsfreiheit. Delegitimiert wird also nicht im Nachhinein nicht Gideons Antisemitismus, sondern die Thematisierung von Gideons Antisemitismus. Und ich fühlte mich damals automatisch an diesen Ausspruch von Josef Joffe, dem Mitherausgeber der Zeit, erinnert, der einmal mit Bezug auf, in einem anderen Kontext, auf Jakob Augstein gesagt hat, es sei offenbar heute schlimmer, jemanden einen Antisemiten zu nennen, als einer zu sein. Dass die Landtagsfraktion der AfD sich von Gideon nicht distanziert und nicht distanzieren will, zeigen übrigens auch die Plenarprotokolle der Landtagssitzungen, die im Internet für jeden einsehbar sind. Die Protokolle verzeichnen Applaus und unterstützende Zurufe der AfD-Landtagsabgeordneten für Redebeiträge Gideons, auch von Parlamentariern, die mit Meuthen vorher die Fraktion verlassen haben. Und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Im November 2017 ändert die AfD-Landtagsfraktion ihre Geschäftsordnung, damit auch Nicht-Fraktionsmitglieder an AfD-Arbeitskreisen mitwirken können. Das erste Mitglied der Europa-Arbeitsgruppe, Sie erraten es, Wolfgang Gideon. Im Januar 2018 und das Urteil des AfD-Schiedsgerichtes, das darüber zu entscheiden hatte, ob Gideon aus der Partei ausgeschlossen wird. Das Ergebnis, Gideon darf in der Partei bleiben, der Antrag auf Parteiausschluss wäre formal fehlerhaft gewesen. Und allein das ist kurios, weil diese Parteigerichte natürlich keine Gerichte sind im bürgerlichen Sinne, sondern das sind Schlichtungseinrichtungen der Parteien, die auch einen relativ großen Spielraum haben bei ihren Entscheidungen. Und übrigens auch, was gelegentlich auch kolportiert wird, also auch in Zeitungen, die es besser wissen wollten, die Rede davon, dass es schwierig ist, Menschen aufgrund des Parteigesetzes aus Parteien auszuschließen. Hört man auch in der AfD, in der SPD wird das auch ganz gerne kolportiert, ist natürlich völliger Unsinn. Also wenn man auf die Geschichte der SPD blickt, die Linksabweichler wurden zu bestimmten Zeiten einmal sehr gerne und sehr schnell aus der Partei ausgeschlossen. Das heißt, wenn der Parteivorstand das möchte, sind solche Leute sehr schnell weg. Aber der Nichtausschluss Und jetzt nochmal zurück, der Nichtparteiausschluss von Gedeon wurde auch inhaltlich begründet. Das Schiedsgericht urteilte, dass Gedeons Aussagen und Schriften keinen, Zitat, extremistischen, fremdenfeindlichen und judenfeindlichen Charakter hätten und dass es sich bei den Anwürfen gegen Gedeon um bloße Behauptungen handeln würde. Bernd Gögel, der im Dezember 2017 Jörg Meuthen als Landesfraktionsvorsitzender ablöste, hat die Frage, ob Gedeon Antisemit sei, als er gefragt wurde, wie er es denn eigentlich hält mit Gedeon, hat er geantwortet, er könne nicht beurteilen, ob Gedeon Antisemit sei, weil er dessen Bücher nicht gelesen habe. Und ich finde, man kann da auch mal einen Moment innehalten und mal fragen, was heißt das denn eigentlich, wenn ein Landesfraktionsvorsitzender angesprochen wird auf den Antisemitismus, also den ganz offenen Antisemitismus. Ich glaube, ich muss da nicht darauf eingehen, eines Parteimitglieds. Und dazu sagt, naja, das ist ihm, der hat ja keine Ahnung, hat die Bücher nicht gelesen. Im vergangenen Monat, nun der vorerst letzte Akt des Stückes, Gedeon stellt einen Antrag auf Wiederaufnahme in die Fraktion. Neun Abgeordnete sind für die Wiederaufnahme von Gedeon, 8 dagegen, 2 enthalten sich. Und damit ist die notwendige Mehrheit für die Wiederaufnahme nicht erreicht. Worum es mir nicht geht, ich hatte das schon erwähnt, ist nachzuweisen, dass Gedeon Antisemit ist, das muss man nicht machen, sondern die Frage ist, wie gehen Parteien mit Antisemitismus in den eigenen Reihen um? Und ich glaube, dass sich im Fall Gedeon ausweisen lässt, dass innerhalb der AfD kein Wille besteht, sich von Leuten wie Gedeon auch zu distanzieren und zum Antisemitismus sich zu verhalten. Ich will es einmal bei dieser knappen Darstellung belassen und auf den Antisemitismus im rechten Parteiflügel blicken. Dass sich die Partei im Laufe von 5 Jahren radikalisiert hat, ist meines Erachtens relativ offenkundig und kaum jemand erinnert sich mehr daran, dass die Partei einmal als Anti-Euro-Partei mit liberalen Forderungen angetreten war. Im Europawahlprogramm 2014 heißt es, die AfD tritt für ein offenes und ausländerfreundliches Deutschland ein und bejaht sowohl die Niederlassungsfreiheit als auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das war der Kurs unter Bernd Lucke, der dem ersten großen Rechtsruck in der AfD zum Opfer fiel. Und dieser Rechtsruck lässt sich relativ genau festmachen, nämlich fand er statt nach den Landtagswahlen 2014 und den Erfolgen der Partei in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, aus denen dann eben der ostdeutsche Parteiflügel gestärkt hervorging. Jetzt ist es so, ich könnte noch einiges zu dem Flügel sagen, ich glaube aber, das ist allgemein bekannt, dass das Sammelbecken der Rechten angucken sollten sie sich nochmal die Erfurter Resolution, in der nochmal festgehalten ist, was der rechte Parteiflügel will. Die Erfurter Resolution fordert, dass die AfD gesellschaftspolitisch einen radikalen Kurs einschlagen soll. Also die Idee der Radikalisierung ist gar nicht von mir, sondern die ist auch von Leuten, die das in der Partei forciert haben. Und was heißt das eigentlich überhaupt, Radikalisierung? Während die Partei sich bis zu diesem Zeitpunkt programmatisch für Freizügigkeit in Europa positioniert hat, nämlich im Europawahlprogramm beispielsweise, qualifiziert der Flügel nicht nur Einwanderung, sondern bereits die bestehende Einwanderungsgesellschaft als abzulehnendes Gesellschaftsexperiment. Maßgeblich mitverantwortet hat die Erfurter Resolution Björn Höcke. Und bei Höcke bin ich mir immer nicht so sicher, ob man da eigentlich noch was zu sagen muss. Und ich glaube aber schon, und es wird auch deutlich werden, wieso. Erst einmal würde ich Höcke dem völkischen Nationalismus zuordnen. Was heißt das? Diese völkische Gesinnung Höckes drückt sich aus in seinem Selbstverständnis als Vertreter des deutschen Mittelstandes, der dem zinsbasierten Kapitalismus und dem internationalen Finanzkapital eine organische Marktwirtschaft entgegenstellen möchte. In seiner Abwehr einer Liberalisierung von Lebens-, Familien- und Geschlechterentwürfen wie auch in einer ausgeprägten Großstadtfeindschaft. Und diese Ideologeme sind in der Agitation Höckes um einen Ethnonationalismus und eine Ungleichwertigkeitsideologie zentriert, deren Ziel die Schaffung eines ethnisch und kulturellen homogenen Nationalstaates ist. Was aber hat das alles mit Antisemitismus zu tun? Alles. Denn im völkischen Denken gibt es eben nicht nur ein ethnisches Kollektiv, sondern immer auch den Feind des Kollektivs. Wenn Höcke vom internationalen Finanzkapital einerseits und der organischen Marktwirtschaft andererseits spricht, dann muss man das nicht übersetzen. Es wird verstanden, was da gemeint ist. Wenn Höcke an anderer Stelle in Gera 2016 gegen die Kriminalisierung von, wie er es nennt, Meinungsdelikten sich ausspricht, springt er damit Ursula Haferbeck zur Seite, die Holocaustleugnerin. Und Höcke kolportiert wiederholt die Geschichte, dass das Ziel der Kanzlerin sei, die deutsche Bevölkerung auszutauschen. Und wenn Sie jetzt hellhörig werden, dann aus Gründen. Bei einer Rede 2015 in Erfurt sagt Höcke Folgendes, ich will einmal länger zitieren. Ich will keine Verschwörungstheorie nähern, aber an mancher Verschwörungstheorie ist doch ein Kern an Wahrheit zu finden. Und ich habe so eine dumpfe Vermutung, dass die Flüchtlingsströme, die jetzt in unser Land und nach Europa geleitet werden, dass diese Flüchtlingsströme vielleicht doch als Migrationswaffe eingesetzt werden, um etwas zu erreichen, was die Destabilisierung Europas genannt werden kann, liebe Freunde. Und welche Rolle Frau Merkel dabei spielt, die bis zum heutigen Tage behauptet, dass das Asylrecht keine Obergrenze kennen darf, das kann nur vermutet werden. Es gibt aber in meinen Augen eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Frau Merkel hat ihren Verstand verloren. Und die zweite Möglichkeit ist, das ist zu unglaublich, wenn es so wäre, aber es ist tatsächlich eine realistische Möglichkeit in meinen Augen. Die zweite Möglichkeit ist, dass sie in einen großen, großen geopolitischen Plan eingeweiht ist und diesen Plan willentlich durchführt. Ich will nochmal ausbuchstabieren, was das heißt und will einige Bezüge herstellen. In Höckes Erzählung ist also die deutsche Kanzlerin in einen Plan eingeweiht. Was heißt, der Plan ist nicht von ihr selbst, sondern sie hat offensichtlich, weil man ja auch nicht weiß, wer ihr da einflüstert, gibt es Leute, die ihr einflüstern und die tun das im Verborgenen. Die Menschen, die im Verborgenen agieren und im Hintergrund die Fäden ziehen und große geopolitische Pläne haben, wollen mit der Migrationswaffe Europa destabilisieren. Wer also sind die Drahtzieher im Hintergrund? Gibt es einen Bestand an kulturell tradierten Bildern, die beim Rezipienten antisemitische Bilder abrufen, ist meine These. So wie die große Mehrheit der Deutschen eben weiß, bei welchem Tier Rotkäppchen im Magen gelandet ist, und man sich nicht überlegt, ja, war das nochmal ein Löwe oder war das ein Krokodil, sondern es ist relativ eindeutig, weil das Bilder sind, die fest sich etabliert haben im kulturellen Gedächtnis, gibt es eindeutig Erzählungen, ist eindeutig klar, wer damit gemeint ist, wenn dunkle, einflussreiche Kräfte im Hintergrund und im Verborgenen agieren. Die im Hintergrund agieren, müssen erst gar nicht benannt werden. Es wird verstanden, wer hier gemeint ist, denn die Erzählung und die Bilder verborgener jüdischer Macht und Einflussnahme, die im Hintergrund und hinterhältig und zum Schaden der Allgemeinheit geschieht, dieses antisemitische Stereotyp ist Legende. So absurd die von Höcke kolportierten Erzählung ist, so wirkmächtig ist sie. Die These, es gebe einen von den westlichen Regierungen forcierten Plan, beziehungsweise die Juden, die dahinter stecken, die Bevölkerung durch Migranten zu ersetzen, ist innerhalb des deutschen Rechtspopulismus und weit darüber hinaus weit verbreitet und wird beispielsweise auch von Alexander Gauland vertreten, der beim Vortrag am Institut für Staatspolitik, das ist diese Einrichtung von Götz Kubitschek, Sie kennen das, sagt er, dass es einen geheimen Plan gibt, der vorsieht, dass, Zitat, das deutsche Volk durch eine multiethnische Gesellschaft ersetzt wird, Zitat Ende. Erstmal ist diese These irrational, also diese Idee, dass es so einen Bevölkerungsaustausch gibt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man das sagen muss, aber ich finde, man muss das nochmal ausbuchstabieren, was das eigentlich heißt. Migration ist ein altes Phänomen. Migrationsbewegungen lassen sich durch das Zusammenspiel einer Reihe von Faktoren erklären. Die offenkundigsten sind Armut, Krieg und die Hoffnung auf ein besseres Leben. Wie man auch immer zu Migrationsbewegungen stehen mag und welche Ideen man da haben mag, wie man sich selbst auch dazu verhält und wie man politisch damit umgeht, man kann Migration schon relativ rational erklären. Macht Höcke nicht. Sondern er verweist auf den Plan, den verborgene Mächte im Hintergrund der Kanzlerin haben. Im Kontext der Vorstellung eines Bevölkerungsaustausches werden von führenden AfD-Politikern Bilder bemüht, die nach völkischem Verständnis Blutsdeutsche dann zu Opfern einer Vertreibungspolitik machen. Nichts anderes meint das, ja. Die weiße Bevölkerung wird ersetzt durch Migranten. Die Geschichte des Bevölkerungsaustausches macht die weiße, nicht migrantische Bevölkerung zum Opfer von Bevölkerungsexperimenten, die auf den Austausch der weißen Bevölkerung setzen. Es ist nur unschwer zu erkennen, dass es sich hier um eine Form der Schuldprojektion handelt, die mit den erinnerungspolitischen Zielvorstellungen der AfD, dazu werde ich später noch kommen, und der Abwehr der Erinnerung an den Holocaust aufs Beste korrespondiert. Die Verschwörungstheorie eines Great Replacement wird in der AfD fröhlich beredet von Politikern in der ersten Reihe. Wie es die Basis mit dieser Erzählung hält, würde ich Sie bitten, einfach mal auf Facebook und in die entsprechenden Internetforen zu gucken, können Sie sich selbst ein Bild von machen. Diese Verschwörungstheorie ist zu einem Bezugspunkt des Rechtsextremismus weltweit geworden. In diversen Varianten dieser Erzählung wird George Soros, ein US-amerikanischer Investor und Unterstützer von Bürgerrechtsbewegungen ungarisch-jüdischer Herkunft, als Urheber dieses Planes identifiziert. Beim Aufmarsch von Mitgliedern der sogenannten Alt-Right in Charlottesville im August 2017 skandierten die Teilnehmer den Slogan Jews will not replace us. Und ich kann mich erinnern, damals war das so, mit Kollegen gesprochen, einige wussten, woher das kommt, andere haben gesagt, was sagen die eigentlich, Jews will not replace us. Also ich meine, das ist Leute aus der sozialen Unterschicht, haben die Angst, dass Juden ihnen die Jobs wegnehmen. Nein, da war was ganz anderes gemeint. Da war genau das gemeint. Da war angesprochen, das zielte auf diese Idee des Great Replacement. Also Jews will not replace us. Juden werden uns, Weiße, nicht durch Migranten ersetzen. Mit dem Massaker an 11 Juden in der Tree of Life Synagoge in Pittsburgh rückte der Slogan dann nochmals in das Licht der Öffentlichkeit. Dem Attentäter war die Erzählung des von Juden initiierten Bevölkerungsaustausches zugleich Motivation und auch Legitimation seiner Tat. Seinem Selbstverständnis nach ermordete er Juden, um zu verhindern, dass diese die weiße, nicht-jüdische amerikanische Bevölkerung durch Migranten ersetzen. Und auch der Attentäter von Christchurch und der Attentäter von Halle, beide betteten ihre Taten in diese Erzählung ein. Björn Höcke fragte wenige Stunden nach dem Anschlag von Halle auf Facebook in Form eines Memes, was sind das nur für Menschen, die anderen Menschen so etwas antun? Und ich würde sagen, Teil der Antwort ist es, dass das Leute sind, die das, was Höcke auf Demonstrationen sagt und über das Internet pluralisiert, die das ernst nehmen und entsprechend handeln. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Geschichtspolitik und Erinnerungsabwehr. 6 Jahre nach der Gründung der AfD würde ich vorübergehend resümieren, dass sie als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien den erinnerungspolitischen Konsens ablehnt, der die Erinnerung an den kollektiven Mord an europäischen Juden eine zentrale Rolle einräumt. Bereits 2014 wurde im Landtagswahlprogramm der AfD in Sachsen eine, Zitat, Aufwertung und Umgewichtung des Geschichtsunterrichts gefordert, die den Schülern ein positives Identifikationsgefühl mit der deutschen Nation vermitteln solle. Ähnlich wurde im Wahlprogramm für die Landtagswahl in Sachsen eine Abkehr von der, ich zitiere nochmal, einseitigen Konzentration auf die Unglücksjahre unserer Geschichte gefordert. Diese Position, und das ist der eigentlich wichtige Punkt, wurde im Mai 2016 von der Bundespartei übernommen. Im AfD-Grundsatzprogramm, das ist ja sowas wie das Parteiprogramm, heißt es im Kapitel Kultur, Sprache und Identität, die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte umfasst. Also, soll heißen, einerseits muss man mal diese Erinnerung an den Holocaust ein bisschen beiseite schieben, minimieren, weil es ja auch wichtig ist, dass es so etwas wie deutsche Identität gibt. Und das ist erstmal von dem Hintergrund der Entwicklungen seit 1990 nicht wirklich nachvollziehbar. Die Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden durch die Deutschen schien den positiven Bezug auf die eigene Nation lange Zeit zu ermöglichen. Beginnend mit der Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 am 40. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkrieges bekamen aber Stolz und Verantwortung dann einen neuen Frame. Das heißt, diese ganze Geschichte um die deutsche Identität wurde neu eingefangen. Der Nationalstolz der Deutschen sollte auf der erfolgreichen Aufarbeitung der Vergangenheit beruhen. Dieses Erinnerungsnarrativ, wie ich das mal nennen mag, ist attraktiv, weil der Massenmord der Deutschen an Jüdinnen und Juden dann dem Nationalstolz nicht mehr entgegensteht. Sondern diese neue Idee lautet ja, wir Deutsche sind stolz darauf, deutsch zu sein, weil wir den Nationalsozialismus aufgearbeitet haben. Das muss man nicht toll finden, das kann man auch kritisch sehen. Ich sehe das auch kritisch, weil ich glaube, dass das eine Instrumentalisierung auch des Holocaust ist für politische Zwecke. Aber erstmal muss man, glaube ich, feststellen, dass es keinen Widerspruch mehr gibt zwischen Nationalstolz und der Erinnerung an den Holocaust. Das geht heute im Gegensatz zu früher eben sehr gut zusammen. Wenn man sich erinnert, unter Helmut Kohl war das immer noch anders. Da wurde immer verwiesen auf die ganz lange Tradition, die deutsche Geschichte und dass man das eben über die 12 Unglücksjahre hinweg nicht vergessen dürfe. So. Zudem auch die von der AfD erhobene Forderung ist meines Erachtens zudem gegenstandslos, weil die Behauptung, dass keine anderen Ereignisse gedacht werde als dem Holocaust, schlicht und einfach eine Legende ist. Das offenbart sich sowohl an den Feiertagen, etwa am Volkstrauertag, als auch an den mehreren hundert Denkmälern in deutschen Städten und Dörfern, die ja Trümmerfrauen, den Geflüchteten aus den Ostgebieten sowie den deutschen Gefallenen in zwei Weltkriegen gedenken. Ich bin in Bayern auf dem Dorf aufgewachsen, da steht ein Kriegerdenkmal, da steht drauf, den gefallenen Helden der beiden Weltkriege. So. Also den deutschen Wehrmachtssoldaten wird gedacht, nach wie vor. Für die Erinnerungsabwehr aber ist es charakteristisch, dass sie wahrheitswidrig behauptet, dass keine anderen Ereignisse als dem Holocaust in Deutschland gedacht werden dürfe. Und Erinnerungsabwehr wird deshalb auch als sekundärer Antisemitismus bezeichnet, wie ich meine, völlig treffend, denn im Rahmen dieser Erinnerungsabwehr scheinen die Juden dann den positiven Bezug auf die deutsche Nation zu verunmöglichen, weil sie quasi lebende Erinnerungen an den Holocaust sind. Und ihnen dann in diesem Kontext dann auch noch der Vorwurf gemacht wird, selbst vom Holocaust oder von der Erinnerung an den Holocaust zu profitieren. Wo also will die AfD dann eigentlich mit Positionen, die, wie ich ausgeführt habe, im Parteiprogramm vorhanden sind, hin? Die AfD forciert eine erinnerungspolitische Wende, die es wieder ermöglichen soll, eben nicht stolz auf Deutschland zu sein, denn das kann man aktuell, gucken Sie nur mal auf die Fußball-Weltmeisterschaften oder sonst irgendwo hin, sondern sie will stolz sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen, wie Alexander Gauland dies treffend formuliert hat. Die Erinnerung an den Holocaust ist dann natürlich ein Störfaktor. Im Anschluss an die Forderung, dass Deutschland eine erinnerungspolitische 180-Grad-Wende benötige, formuliert Björn Höcke dann auch, es bedürfe einer Erinnerungskultur, Zitat, die uns von allen Dingen und zuallererst mit den großartigen Leistungen der Altvordern in Berührung bringt. Zitat Höcke. Höcke behauptet, es sei die alliierte Politik im Zweiten Weltkrieg gewesen, Zitat, uns mit Stumpf und Stiel zu vernichten. Man wollte unsere Wurzeln roden und zusammen mit der nach 1945 begonnenen systematischen Umerziehung hat man das auch fast geschafft. Zitat Ende. Und auch hier würde ich sagen, handelt es sich um eine Form der Opfer-Täter-Umkehr, in der die Deutschen dann zu Opfern einer auf Vernichtung zielenden Politik werden. Wie gezeigt, ist diese Position in der AfD programmatisch verändert. Ich glaube aber, dass sich zuletzt abzeichnete, dass es eine Veränderung hier geben könnte, nämlich in der Art und Weise, wie die AfD sich auch zur Erinnerungspolitik verhält. Und ich glaube, dass der beste Hinweis darauf ist, die Art und Weise, die Auseinandersetzung am Holocaust-Gedenktag und den Skandal, den es bei der Gedenkrede von Charlotte Knobloch im Bayerischen Landtag gab. Sie erinnern sich. Während einer Rede von Charlotte Knobloch im Bayerischen Landtag verließ die Fraktion der AfD fast geschlossen den Plenarsaal, als Knobloch ausführte, dass die AfD für Hass und Ausgrenzung und nicht auf dem Boden unserer demokratischen Verfassung stehe. Dieses Vorkommnis kann vor dem Hintergrund dieser eben ausgeführten erinnerungspolitischen Positionierungen der AfD nicht wirklich überraschen. Allerdings zeigten die Reaktionen der AfD dann, dass die Partei eben neben diesen revisionistischen Positionen, die ich gerade aufgezeigt habe, auch darum bemüht ist, sich als Partei zu präsentieren, die jetzt an ganz andere Wege geht. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Thüringer Landtag, Stefan Möller, verlautbart, Zitat, wir haben über die Jahre gezeigt, dass uns ein aufrichtiges und nicht politisch instrumentalisierendes Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein wichtiges Anliegen ist. Zitat Ende. Als Stichwortgeber für den Vorwurf der Instrumentalisierung der Erinnerung an Knobloch und die etablierten Parteien diente dann die Vereinigung der Juden in der AfD, die im Oktober 2018 gegründet wurde. Die AfD kritisierte Knobloch für die Rede im Bayerischen Landtag stark, können Sie, ich empfehle die Homepage der JAfD. Die gesamte JAfD ist zutiefst erschüttert über das enorm skrupellose Verhalten der Charlotte Knobloch, die, und lasst es mich ganz direkt sagen, auf den unzähligen Gräbern der toten Juden im Namen der heutigen Mainstream-Agenda herumtrampelt. Gleichzeitig haben sie, gemeint ist Frau Knoblauch, die Politik der islamistischen und islamofaschistischen Einwanderung durch die Regierungsparteien direkt unterstützt. Zitat Ende. Das Statement der JAfD wurde von Parlamentariern der AfD im Internet geteilt und dann als Ausweis für die Angemessenheit der Reaktion der bayerischen Landtagsfraktion der AfD gewertet. Es bleibt abzuwerten, ob sich der Schlagabtausch dieser Art und Abfolge etablieren wird, dass nämlich zuerst die JAfD den Vorwurf der Instrumentalisierung der Erinnerung an die Adresse der etablierten jüdischen Verbände und der anderen Parteien formuliert und die nicht-jüdischen Mitglieder der AfD dann unter diesem Schutzschild agieren. Derzeit lässt sich erstmal feststellen, dass in der Auseinandersetzung um Knoblauchs Rede im Bayerischen Landtag die Grenze wieder ein Stück verschoben wurde. Ein Blick in die vor allem auf Facebook ausgetragene Auseinandersetzung zeigt, dass hier nun Position gegen eine Vertreterin des Judentums mit einer Hemme, Vehemenz und Sprache geführt wird, die anzeigt, dass das Ressentiment gegen Juden eben zunehmend auch direkt und ohne Umwege kommuniziert wird. Seit der Rede im Bayerischen Landtag, so Knoblauch auf Nachfrage der Augsburger Allgemeinen, Zitat, erreichen mich beinahe im Minutentakt wüste Beschimpfungen, Drohungen und Beleidigungen per E-Mail und Telefon. Zitat Ende. Und damit komme ich zum dritten und abschließenden Teil und will einen Blick auf die erst einmal seltsamen, möglicherweise auf einige seltsamen Bezugnahmen, positiven Bezugnahmen innerhalb der AfD auf Israel und das Judentum werfen. Vermutlich auf Anraten der Freiheitlichen Partei Österreichs hatte die damalige Co-Parteivorsitzende Frau Gepetti und ihr Ehemann Markus Betzel damit begonnen, sich in Interviews gegen Antisemitismus und Antizionismus zu positionieren. In einem längeren Interview mit Frau Gepetti mit dem YouTube-Magazin Naiv, Jung und Naiv wird deutlich, in welchem Kontext diese positive Bezugnahme eingebettet war. Sie sagt, Zitat, und gerade im Feld der Sicherheitspolitik hat Israel gezeigt, dass es trotz massiver Anfeindungen aus der islamischen Welt seit Jahrzehnten schafft, diesen Staat aufrechtzuerhalten. Und das geht nur mit einer wehrhaften Demokratie. Von der redet man in Deutschland ja ganz gerne, öffnet dann aber die Grenzen. Man könnte sich vorstellen, was passiert, wenn Israel keine Grenzkontrollen mehr vornehme. Das Land wäre innerhalb von Wochen am Ende. Und ich glaube, dass man hier aufzeigen kann, dass der Bezug auf Israel erstmal instrumentell ist. Die völlige realitätsferne Parallelisierung der deutschen und der israelischen Sicherheitslage hat den einen Zweck, nämlich durch Bezug auf den jüdischen Staat Petris eigene migrationsfeindliche Position zu legitimieren und gegen Kritik zu immunisieren. Und auch der Stolz auf Land und Volk werden im Umblick über Israel legitimiert. In einem Interview für das israelische Fernsehen beklagt Petri 2016, Zitat, dass man generell in Israel weniger Probleme damit hat, sich zu seinem Land und zu seinem eigenen Volk zu bekennen. Das ist das größte Problem in Deutschland. Zitat Ende. Und so instrumentell wie der Bezug auf den jüdischen Staat ist, ist dann auch die Kritik am Antisemitismus unter Muslimen. Zum 70. Jahrestag der Gründung Israels formuliert Alexander Gauland in seiner Rede im Bundestag im April 2018, Zitat, das heißt für uns eben auch, dass die Existenzsicherung Israels am Brandenburger Tor beginnt. Wer den Davidstern verbrennt und Kippa-Träger angreift, hat das Gastrecht in diesem Land missbraucht und damit eben auch verwirkt. Antisemitismus darf nicht zum Kollateralschaden einer falschen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik werden. Zitat Ende. Im Kontext der fehlenden kritischen Auseinandersetzung mit Antisemitismus innerhalb der AfD zeigt sich bei Alexander Gauland, dass die Kritik am Antisemitismus sich also ausschließlich auf den Antisemitismus unter Muslimen richtet. Dieser riet der AfD dann primär zur moralischen Begründung einer migrationsfeindlichen und nationalistischen Politik. Für die AfD sind positive Bezugnahmen auf Israel und das Judentum natürlich mit der Hoffnung verbunden, die eigene politische Positionierung gegen Kritik zu immunisieren. Und zudem soll glaubhaft vorgemacht werden, dass die Partei sich gegen den Rechtsextremismus abgrenzt und sie soll attraktiv für Wähler in der politischen Mitte gemacht werden. Diese politische Option ist mit den Parteiaustritten von Petri und Prezel hinfällig geworden. Ich würde aber auch argumentieren, dass diese nicht mehr gebraucht wird, weil das funktionale Äquivalent zu diesen beiden ist eben nun die JAfD. Die Gründung der JAfD erfuhr starken Widerspruch von über 40 jüdischen Vereinigungen, vom Zentralrat der Juden in Deutschland über die orthodoxe Rabbinerkonferenz bis hin zum Jüdischen Frauenbund. Die Erklärung mit dem Titel AfD keine Alternative für Juden ist in einem für solche Erklärungen äußerst scharfen Ton formuliert. Also wenn Sie wissen, schon mal ein bisschen Politik gemacht haben, wenn Sie wissen, man macht so also Bündnisse und macht mit Leuten irgendwas zusammen. Meistens kommt so irgendwas Wässriges bei raus, weil alle in Kompromisse eingehen. Allein deswegen ist der Ton, in dem diese Erklärung formuliert ist, interessant. Ich will zitieren. Die AfD ist eine Partei, in der Judenhass und die Relativierung bis zur Leugnung der Shoah ein Zuhause haben. Die AfD ist antidemokratisch, menschenverachtend und in weiten Teilen rechtsradikal. Die AfD agiert unumwunden gegen Muslime und andere Minderheiten in Deutschland. Dabei versucht die AfD, die Muslime als Feinde der westlichen Welt oder der Juden darzustellen. Muslime sind nicht die Feinde der Juden. Die Feinde aller Demokraten in diesem Land sind Extremisten, egal ob aus rechtsextremer, linksradikaler oder radikal-muslimischer Gesinnung heraus. Wir lassen uns von der AfD nicht instrumentalisieren. Die AfD ist eine rassistische und antisemitische Partei. Zitat Ende. Ich will, nachdem ich jetzt sehr viel über die Partei gesprochen habe, abschließend noch einen Blick auf die Klientel der AfD werfen. Und habe mir aus diesem Grund noch einmal die Studie Gespaltene Mitte, feindselige Zustände der Bielefelder Kollegen angeguckt. In der wird die Befürwortung einer rechtsgerichteten Diktatur unter anderem über die Zustimmung zu folgender Aussage bestimmt. Im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Bei selbsterklärten Wählern der SPD, also selbsterklärt heißt, man weiß ja nicht, wer die Leute wirklich wählen, die Wahl ist geheim, da wird gefragt, mit welcher Partei sympathisieren sie und danach werden diese Items abgefragt. Bei den selbsterklärten SPD-Wählern lag die Zustimmung zu dieser Frage, also im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, lag die Zustimmung bei 1,4%. Bei Anhängern der CDU und CSU bei 2,6%, bei Anhängern der AfD bei 20,8%. Eine Gruppe, so Andreas Zick, der diese Studie mit Durchgeführten verantwortet, falle in der Studie besonders auf. Unter den Befragten, die mit der AfD sympathisieren, finden fremdenfeindliche, muslimfeindliche und antiziganistische, also gegen Roma und Sinti gewendete Vorurteile sowie abwertende Meinungen gegenüber Asylsuchenden, Flüchtlingen und Arbeitslosen mehrheitlich Zustimmung. Über 50% derer, die AfD wählen würden, teilen menschenfeindliche und rechtsextreme Meinungen. Und zum Abschluss noch, auch für Antisemitinnen ist die Partei attraktiv. Die Ergebnisse einer von der Frankfurter Allgemeinen auftraggegebenen Umfrage des Allensbach-Instituts zeigt, dass die Urteile über Juden bei den Anhängern der AfD deutlich negativer ausfallen als bei den Anhängern aller anderen Parteien. Und wir reden hier nicht über Formen des Antisemitismus, bei denen man noch diskutieren kann. Also wo ist die Grenze zwischen Israelkritik und anti-israelischem Antisemitismus, sondern hier geht es wirklich um harte Ressentiments. Bei der Aussage, Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss, schwankt der Wert zwischen 16% bei SPD-Anhängern und 20% bei Anhängern von Die Linke. Die anderen Parteien sind in der Mitte. Lediglich die Anhänger der AfD fielen vollkommen aus dem Rahmen. 55% von ihnen meinten, Juden hätten auf der Welt zu viel Einfluss. Und da kann man auch mal fragen, also wie sieht das eigentlich bei diesen Leuten zu Hause aus? Also ich meine, das sind Leute, die haben Familie, das sind Leute, die haben Kinder, das geben die den Leuten mit, das sind Leute, die stehen alle im Beruf. Und das ist also, glaube ich, nochmal eine wichtige Information, die man auch zusammenlesen muss mit dem, was ich hier ausgeführt habe zu AfD. Also Antisemitismus und die Formen der Art und Weise, wie mit der Erinnerung an den Holocaust umgegangen wird. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass die AfD auch diese Klientel zu befriedigen hat. Also was man feststellen kann, ist, die Partei zieht Antisemiten an. Und damit sage ich erstmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion.